Der Ausgangspunkt dieser feministischen Analyse von uns ist die Existenz eines Patriarchats, also wörtlich einer Väterherrschaft, vielleicht genauer gesagt deswegen einer Androkratie, Männerherrschaft, in welcher Menschen bei der Geburt mit Rückgriff auf vermeintliche Biologie in eine von zwei binären, also sich gegenüberstehenden Geschlechtskategorien eingeordnet werden und mit dieser Einordnung dann der Zugang zu bestimmten Ressourcen, bestimmte Erwartungen, Privilegierung oder Deprivilegierung verbunden sind. Menschen werden also als Junge oder Mädchen, als Mann oder Frau sozialisiert. Und dabei werden männlich sozialisierte über weiblich sozialisierte Subjekte gestellt, aber auch das Cisgender-Sein, also sich überhaupt mit dem zugeordneten Geschlecht identifizieren zu können, hat dabei als Privileg zu gelten. Und wichtig für uns dabei ist, dass diese Zugriffe auf den Körper jeder Person und damit verbunden auch der Identität einer Person auf alle Personen stattfinden und wir die als Gewalt verstehen würden. Und diese Formen der Zugriffe ganz zentral vom Staat ausgehen, also zum Beispiel in der Zuordnung bei der Geburt, in der Eintragung im Pass und so weiter. Und diese gesamte gesellschaftliche Struktur nennen wir Geschlechterordnung und verstehen sie als eine Form der strukturellen Gewalt, also auch so der gesamtgesellschaftlichen Ebene, die aber aufrechterhalten wird durch konkrete Formen oder durch konkrete Ausübungen von Gewalt, also zum Beispiel einzelne Fälle von Sexismus, Homo, Transfeindlichkeit und so weiter. Und davon eine Form wiederum ist die sexualisierte Gewalt, also Gewalt, die definiert wird als mit sexuellen Mitteln verübte Form der Gewaltausübung, die auf die Überschreitung von Körper-, Persönlichkeits-, Integritäts- und Schamgrenzen abzielen. Also es geht weniger darum, dass, oder weniger um eine Befriedigung sexueller Bedürfnisse, sondern vielmehr um das Ausüben von Macht mit in diesem Fall sexuellen Mitteln, also eine sexuell konnotierte Form von Aggression. Und so erklärt sich auch dieser Begriffswandel, der in den letzten paar Jahrzehnten stattgefunden hat, von sexueller zu sexualisierter Gewalt, um deutlicher zu machen, dass es nur ein Mittelmedium ist. Und sexualisierte Gewalt dient in unserer Analyse der Herstellung, der Festigung und der Wiederherstellung von Herrschaft, spezieller Geschlechterherrschaft. Also wird zum Beispiel auf Menschen mit einem weiblich gelesenen Körper als Frau zurückgegriffen und die Person damit in ihre gesellschaftliche Position zurückverwiesen. Also zum Beispiel das Körpersein statt Körper haben, also nicht aktiv über sich verfügen können und Ohnmacht. Ein anderes Beispiel wäre Gewalt gegen Transmenschen als Zwangszuordnung zum gelesenen Geschlecht oder gegen Schwule und Lesben zur vermeintlichen Umpolung, was zum Beispiel in der deutschen Geschichte auch ziemlich krasse Geschichte so zurück zum Nationalsozialismus hat. Und all diese Formen gibt es sozusagen in Varianten auch durch staatliche Kriminalisierung zum Beispiel. Sexualisierte Gewalt, aber auch andere Formen von Gewalt, also häusliche oder Beziehungsgewalt, psychische oder ökonomische Gewalt, verstehen wir also im Rahmen dieses Patriarchats gerade nicht als ein Randphänomen oder einen Nebeneffekt, sondern als ganz notwendig, um diese Formen von Herrschaft zu erhalten. Und diese Struktur von struktureller Gewalt, die durch konkrete Gewalt immer wieder wiederholt und festgesetzt wird, würden wir sagen, gilt auch analog für andere Herrschaftssysteme, wie Rassismus zum Beispiel. Speziell im Fall von patriarchaler Gewalt findet die statt in einem Rahmen der Rape Culture, also so grob übersetzt Vergewaltigungskultur, genannt werden könnte, also eine Kultur, die Gewalt besonders an Flint-Personen, also Frauen, Lesben, Inter-, Nicht-Binären und Trans-Personen normalisiert und immer wiederholt und die Schuld und Scham für das Auftreten von Gewalt auf die Betroffenen projiziert. Und die sind unterstützt oder diese Kultur wird unterstützt durch immer wieder mediale Darstellungen von bestimmten Narrativen, also bestimmten Erzählungen davon, was Gewalt ist oder was sexualisierte Gewalt ist und was eben nicht. Also so ein ganz klassisches Bild in den Medien, Vergewaltigung als ein physischer Übergriff auf eine weißgedachte, womöglich leicht bekleidete oder betrunkene Frau durch einen fremden Mann im Park. Das ist so ein Bild, das, glaube ich, immer wieder in so medialen Darstellungen auftaucht. Wir kommen später nochmal drauf in einem Text, den wir mitgebracht haben, der dann nochmal vor allem daraus zieht, diese rassistische Aufladung davon, dass wenn sexualisierte oder patriarchale Gewalt erwähnt werden, das meistens den Aufhänger hat, dass es sozusagen innerhalb von rassistischem Sicherheitsdiskurs stattfindet. Und ein zweites Bild, das vielleicht für die Beschäftigung in unseren Gemeinschaften auch ziemlich wichtig ist, ist, dass politisierte und oder selbst marginalisierte Personen, also zum Beispiel People of Color oder queere Menschen, selbst gar nicht übergriffig sein könnten. Was oft verbunden ist mit dem Druck, dass Gemeinschaften, die vielleicht eh von außen schon Diskriminierung erfahren oder nicht positiv dargestellt werden, sich scheuen, interne Probleme, Konflikte oder Übergriffe zu thematisieren, um ihre Außendarstellung, ihr Fremdbild nicht noch weiter zu verschlechtern. Und sich mit solchen Narrativen innerhalb von patriarchalen Strukturen zu beschäftigen, finden wir ganz wichtig, weil es eben die Vorstellung davon, was als Gewalt thematisiert und benannt werden kann und darf, ganz stark festschreibt und eben auch ganz viel abgrenzt, das nicht thematisiert werden kann. Also zum Beispiel emotionale und physische Manipulation, der Umstand, dass Gewalt allermeistens im sozialen Nahraum stattfindet, also TäterInnen meistens aus dem sozialen Nahraum von Betroffenen kommen, so weiter. Und ganz konkret bedeutet Rape Culture, dass die Gesellschaftsstruktur, das klang ja auch eben in der Übung schon an, ganz stark auf patriarchalen Strukturen fußt. Also alle gesellschaftlichen Institutionen, die die Mainstream-Gesellschaft hat, politische Strukturen, Recht, Gesetze, in eigentlich allein im Alleindiktat von Cis-Männern oder weißen Cis-Männern entstanden sind und auch heute Flint-Personen entweder gar nicht oder kaum repräsentiert sind. Und das ganz konkret bedeutet, wenn eine Person zum Beispiel Gewalt oder Gerechtigkeit für Gewalt auf staatlichem Weg sucht, sie immer wieder mit sogenannten hegemonialen Männerrollen konfrontiert sein wird. Also Rollen, die eben dieses Patriarchat personifizieren. Also zum Beispiel dem cis-männlichen Polizisten, dem Anwalt, dem Richter und so weiter. Und dann eben genau solche Strukturen in der machtvollen Position sind, Glaubwürdigkeit oder Unglaubwürdigkeit zuzusprechen und eben festzuschreiben, was Wahrheit ist und was Gerechtigkeit dazu bedeutet. Genau, die Glaubwürdigkeit jeder Person, die zum Beispiel eine Anzeige stellt, steht dann in diesem ganzen Prozess von Anzeigestellen und Gerichtsprozess zur Disposition, wird überprüft, wird immer wieder wiederholt, die Person immer wieder mit ihrer Erfahrung konfrontiert und steht eben unter der Beweispflicht. Also ihr wird nicht prinzipiell geglaubt, sondern sie muss beweisen, dass ihr etwas passiert ist, das eine patriarchale Institution als Gewalt klassifiziert. Das Fazit aus diesem Blog soll so ein bisschen sein, dass Patriarchat und Gewalt ganz eng miteinander verflochten sind und der Staat diese Geschlechterordnung produziert und reproduziert, also wiederholt. Und der Staat selbst deswegen Gerechtigkeit insbesondere für Flint-Personen eigentlich gar nicht erreichen kann und es auch gar nicht vorgesehen ist. Also ganz viele Menschen eben gar nicht in den Schutzbereich dessen fallen, was Staaten schützen oder behaupten, schützen zu wollen. Und deswegen feministische Kämpfe oder Komplizinnenschaft mit Flint-Personen für uns auch antistaatlich sein muss. Und ein paar Beispiele dafür, wie das so in den letzten 100 Jahren in verschiedenen Regionen und in verschiedenen Strömungen so ausgesehen hat, gibt es jetzt.